Mon Mon und hallo zu Vierecken 211, dem einzig wahren Fußball-Podcast aus dem Norden und dem Westen, glaube ich, ne? Du bist im Westen der Republik. Ist der Westen, ja. Der Westen der Republik. Pacho, moin moin. Alles fit? Mon Mon, ja, alles super. Mon Mon, ja. Er hat ja schon wieder einen Trend gesetzt, wir alle in Norddeutschland, das muss man sagen. Wir leben ja zwischen Dünen und gestrandeten Nussschälchen, wie in der Jever-Werbung. Da sagen alle nur noch Mon Mon. Er ist angekommen. Das hätte ich jetzt schon Kultstatus irgendwo erreicht, ne? Es ist der Kult-Robin. Der Kult-Robin ist schön. Ja. Es ist der Kult-Robin, toll. Und jetzt nehmen wir mal einen tiefen Schluck aus dem guten Edeka-Energy-Drink. Ja, schön. Mhm. Weil unser Konzeptformular. Das Konzeptformular A38, welches ich hier liegen habe, ist pickepacke voll. Denn ist viel passiert, Pacho. Hast du den Passierschein denn auch? Sonst komme ich ja gar nicht zum Konzept schreiben. Richtig. Ist ja ganz klar. Musst du schon mal nachdenken, Pacho. Ja. Viele, viele Transfers, aber noch viel mehr Gerüchte. Der deutsche Fußballpokal, wie heißt er? DFB-Pokal. So heißt er. Ist ausgespielt worden. Der FC Bayern München hat das Triple geholt. Sie haben es den legendären Wolfsburger Damen gleich gemacht, ne? Also. Ja. Muss man ja sagen, bei den Herren ist es das erste Mal bei der deutschen Mannschaft, bei den Damen war es schon mal so, ne? Das weiß ich nicht, da bist du der Fachmann anscheinend. Wem sagst du das? Ich bin ja immer derjenige, der dafür zuständig ist für den Trikottausch am Ende eines jeden Damenspiels. Guckst du diese Woche U21 EM? Nein. Ich bin eigentlich auch nicht der große U21-Fan, aber ich glaube, ich guck's mir an. Boah! Ich hab Lust, irgendwie habe ich Lust. Ja, du bist ja auch sehr investigativ in der Hinsicht, das muss man ja sagen, wie es ist. Absolut. Ich muss mal hier gerade ein bisschen umräumen, weil der Konzeptzettel ist so groß heute ausgeraten. Ja, gut, dass du den 3D-Drucker hast und dir diesen Konzeptzettel direkt in Form einer schönen Frau ausdrucken kannst. Ne? Das ist ja ganz nett. Hast du auch schon so einen 3D-Drucker? Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Ich meine, bei so viel Geld, wie wir mittlerweile einnehmen, da ist das doch, schreibe ich ab. Vielleicht sollten wir nochmal vorweg sagen, dass wir leicht alkoholisiert in diesen Podcast gehen. Ja, aber das ist ja auch die beste Möglichkeit dabei. Ich habe einfach gedacht, nachdem du es mir so angeboten hast, ich habe ja gestern schon richtig reingehauen und habe mir gedacht, heute nicht, aber wenn du mich dazu aufforderst, da bin ich ja nun mal halt so, da bin ich halt ein leichtgläubiger Mensch, dann saufe ich halt mit. Ihr hattet ja auch gestern eine wunderschöne Ausgabe. Ja, hat dir gefallen? Ah, toll, toll, toll. Traum. Tolle Anrufer, tolle Sendung. Was Dichter würde sagen, Träumchen, also wirklich toll. Die Anrufer, ach, waren die schön. Mhm. Ne? Schön, aber nochmal abtrinken, jetzt Moment. Ja. Schöne Geschichte von der Ju, alles dabei gewesen. Alles. Ja, Live-Report von der Ju sozusagen, kann man fast sagen. Ja. Oh, toll. War das ein toller Podcast, kann man nochmal nachhören auf reds.de. Da findet ihr nochmal diesen Podcast. Ach toll, wirklich. Ihr wartet das mit der Slammiversary Call-Show, ne, wo keiner angerufen hat, oder? Wo keiner angerufen hat und wo man ins Festnetz anrufen muss, ganz genau. Hm. Ach so, ja, dann habe ich ja richtig gehört. Ja. Potsche, wir fangen an. Mhm. Und zwar mit einem Jahrhunderttalent. Ich möchte sagen, es ist ein Jahrhunderttalent, wenn nicht das größte Jahrhunderttalent dieses Jahrhunderts. Ja, ist ja auch erst 13 Jahre alt, das Jahrhundert, von daher geht's ja noch. Du hast recht. Ancient. Ich nenne dich auch nur noch Ancient Aliens, Potsche. Ja, der Ancient Potsche. Der Verschwörungspotsche. Ja, bitte. Es ist der Verschwörungspotsche. Wir beide sind ja die Verschwörungstheoretiker vor dem Herrn. Ja, ist so, ne? Also wenn man zwei, dreimal darüber nachdenkt, wenn man dann mit dem IQ von 370 da rangeht, dann sieht man da schon den Realismus drin und man erkennt Sachen, wo andere denken, ja, ist halt so passiert. Aber wir decken es auf und nicht zuletzt den Sky-Skandal mit Relegationsspielen, ja, sondern gegebenenfalls auch die ersten Kartoffeltierchen bzw. Pantoffeltierchen auf dem Mars. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Zumindest können die marsianischen Pantoffeltierchen bessere Podcasts machen als der manch andere Wrestling-Podcast, den es so in Deutschland gibt. Soll so sein, ja. Soll so sein. Haben auf jeden Fall eine bessere Konversationsgabe. Absolut, Pacho, da sagst du was Wahres. Und zwar, Schalke ist, nee, holt sogar schon, ich lese hier auf Le Concept, holt Goretzka, das Jahrhunderttalent des Weltfußballs, Real Madrid, Manchester United und jetzt kommt's. Der Renommee-Club Nummer 1, Borussia Mönchengladbach, waren auch interessiert. Aber das Rennen hat Schalke 04 gemacht, Pocho, Goretzka, von Bochum, glaube ich, ne? Von Bochum kommt der Mann. Ja, viele Vorschusslorbeeren hat er gekriegt. Ganz ehrlich, bei mir ist er ein bisschen dran vorbeigekommen. Liegt auch daran, dass ich nicht viele Spiele des VfL Bochum mir angeguckt habe. Hat eindeutig tolle Werte, das ist klar, auch wenn Schalke da zugreift und andere renommierte Vereine daran interessiert sind, kommt das sicher nicht von ungefähr. Ich habe jetzt die Ablöse nicht ganz im Kopf, hast du die da vorliegen? Irgendwie 40, 4 Millionen? 440 Millionen, glaube ich. 440 sogar, ja. Und ja, muss man abwarten, wie er sich schlägt, aber ich denke, er hat mit Schalke vielleicht keine schlechte Wahl getroffen. Er geht natürlich nicht weit weg von Bochum und kann wahrscheinlich da wohnen bleiben bei seinen Eltern und seiner Großmutter im Keller und von daher ist alles in Ordnung. Ja, und macht den einen oder anderen Taut im Keller. Ja, soll es Leute geben, die das machen, ja. Soll es Leute geben? Möchte da niemanden jetzt ansprechen? Nee, hat Schalke mit Sicherheit mit Draxler und Goretzka zwei heiße Eisen für die Zukunft auch im Hodensack, weil auch Draxler hat ja auch verlängert, ne, vor einiger Zeit. Hat verlängert, hat ja auch jetzt die große Werbekampagne gestartet auf Bussen, wie ich das gesehen habe. Ich weiß nicht mehr genau, was auf den Bussen drauf stand, aber er ist natürlich auch ein großer Werbe- und Sympathieträger. Ne? Es ist der größte Sympathieträger. Ich mag ihn ja sehr gerne, hat ja jetzt auch gegen die USA, gegen die Fußballweltmacht USA ein Tor geschossen, glaube ich, ne? Ja. War toll. Das finde ich gut, dass Goretzka in Deutschland bleibt. Da kann man mal besser gucken, wie er sich weiterentwickelt. Und er kann ja, wenn er den nächsten Schritt macht, dann vielleicht den Schritt wagen ins Ausland. In einem ähnlichen Alter, wie es Khedira, Poldi und Özil gemacht haben, ne? Absolut. Ich denke auch, dass ein Spieler, der, wie alt ist der, 19? Ach, weiß ich nicht. Ja, der noch so jung ist. Ich glaube, der braucht auch noch ein bisschen diese Nestwärme, die er in deutschen Vereinen genießt. Und es ist ja kein minderes Abenteuer, wenn ein Spieler, sagen wir mal, mit Mitte 20 nach England oder Spanien wechselt. Dass das ein Spieler machen will, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich denke, sich die Hörner abzustoßen beim FC Schalke 04, um das mal schön blumig zu sagen, ist es gar nicht die verkehrteste Wahl von dem Jungen. So wirklich wieder wundervoll auf den Punkt gebracht. Und auf den Punkt bringe ich Shaqiri und Mandzukic, die ja im Gespräche waren beim BVB. Man hat das ein oder andere Gerücht da vernommen, eben wenn dann auch Mario Mandzukic den Verein, Robert Lewandowski den Verein verlässt. Dem hat aber Karl-Heinz Rummenigge einen Riegel vorgeschoben, denn er hat gesagt, ein Tauschgeschäft im Leben nicht. Und es ist auch doof, ja. Mario Gomez wird wahrscheinlich den Club verlassen. Wir werden später noch ein bisschen über den Jungen sprechen. Pizarro wird wohl verlängern um ein Jahr. Und dann ist es Schwachsinn, den momentan vielleicht, ich möchte nicht sagen besten Stürmer, denn der beste reine Stürmer ist für mich, ist und bleibt Mario Gomez. Der hat eine Quote, da schlackerst du mit den Ohren. Ja. Aber er ist natürlich in dem Kollektiv Bayern München 2013 der definitiv wichtigere Stürmer, Mario Mandzukic. Und den abzugeben wäre totaler Quatsch. Serdar Shaqiri ist der wahrscheinliche Thronfolger von Franck Ribéry, der wohl auch seinen Vertrag bis 2019 sogar verlängern soll. 19 sogar, okay. Bis zum Karriereende soll er ne? Und dann wahrscheinlich als Pausenclown an der Sebener Straße. Als Busfahrer, bitte. Busfahrer, bitte. Und auch Shaqiri ist, glaube ich, macht Sinn für Dortmund, definitiv, ja, wenn da so ein Trickser wie Götze den Club verlässt. Aber warum? Der Junge spielt jetzt schon wahnsinnig gut. Wenn er reinkommt, dann gibt der alles, der zerreißt sich komplett. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, der kleine Kraftprotz. Und den abzugeben, wäre totaler Quatsch. Er ist jung, hat die Klasse und ist der legitime Nachfolger von Franck Ribéry. Potsch, ich glaube, das kann man so stehen lassen, oder? Meine Aussagen. Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Aber Shaqiri findest du auch, ist ein sympathischer Kerl, ist so ein Quadratmensch halt, ne? Der ist genauso groß wie breit. Das ist die Rittersport der Bundesliga. Absolut. Und nein, jetzt aber mal ganz im Ernst, der macht, wenn er spielt, dann spielt er wirklich auf 100% und passt auch voll ins Konzept des FC Bayern, passt, glaube ich, auch voll in die Anforderungen eines Matthias Sammer. Und den abzugeben, beziehungsweise sogar zu verkaufen, wäre dumm und sicher nicht die Art und Weise, wie sich das ein FC Bayern vorstellt, der den erst ja auch jetzt erst vor einem Jahr geholt hat. Passt, glaube ich, auch, wo du gerade zusammen gesagt hast, auch zu Pep Guardiola, ne? Ja, ne? Da sieht der Pep Guardiola direkt attraktiver aus daneben. Findest du, das ist ein hässlicher Mensch, der Guardiola? Im Gegenteil. Im Gegenteil, aber ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich Fotos von Pep Guardiola sehe, der hätte auch bei Delta Force 2 der Colombian Connection als Bösewicht mitspielen können. Völlig richtig. Diese Analogie hätte ich auch so 1:1 geben können, hast du völlig recht. Ich glaube, das ist ein Guardiola-Guy. Ja, Shaqiri ist, glaube ich, ein Pep Guardiola-Guy und ähnlich wie Curtis Axel. Und der ist perfekt für Guardiola, dynamisch, wendig, abschlussstark oder abschlusssicher. Nein, die Bayern wollen sich ja auch nicht verschlechtern. Man muss ja mal sagen, wie es ist. Die wollen den Kader ja auch nicht schlechter machen. Und da man davon ausgehen kann, und ich denke auch in Bayern, bei Bayern München davon ausgeht, dass man in der nächsten Saison ähnlich viele Spiele bestreitet, braucht man halt, und um den Erfolg wieder zu wiederholen gegebenenfalls, braucht man mindestens 24 richtig gute Spieler, die haben sie, und warum sollten sie dann zwei ihrer oder beziehungsweise einen ihrer Spieler, der 15, 16, 17 Tore geschossen hat in der Bundesliga, und ein Backup für einen Spieler, der sich auch schon mal gerne verletzt, warum sollten die abgeben? Wäre ja totaler Quatsch. Totaler Quatsch, du hast völlig recht. Also, Rummenigge hat es gesagt, wir sagen es, dann bleiben die beiden auch. Ja. Jetzt möchte ich mal ins Ausland. Ich habe ein buntes Potpourri, ein Füllhorn der europäischen Transfergerüchte zusammengesammelt. Und jetzt möchte ich mal nach Spanien, und zwar zu Real Madrid, denn da ist der gute Gonzalo Higuaín. Higuaín wohl auf dem Absprung, denn Juventus Turin bietet 25 Millionen für den guten Argentinier, und ich glaube, ich war nie der große Higuaín-Fan. Die wurden ja, als er damals mit Gago gekommen ist, da gab es ja dieses großartige Spiel gegen Hannover 96, welches wir gewonnen haben, ja, ein Testspiel. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, naja, Gago und Higuaín, die großen Heilsbringer von Madrid damals, und bis heute konnte mich Higuaín nicht völlig überzeugen. Es ist ein klasse Stürmer, definitiv. Aber ob der noch 25 Millionen wert ist, wage ich fast zu bezweifeln. Es hört sich ja fast so an, dass Real Madrid ein bisschen mehr möchte, bis die 27, 28 Millionen. Also es ist ein guter Mann. Er würde, glaube ich, auch Turin gut zu Gesicht stehen. Aber ich denke mal, seine Zeit ist auch abgelaufen bei Madrid. Ich denke schon. Bei Madrid ist es einfach so, das kommen wir auch gleich noch zu. Ich glaube, dass so Beträge für 25, 27 Millionen, ich glaube, da lachen die immer drüber, und den geben die dann auch ab, weil sie denken, ja, wir holen uns sowieso wieder einen neuen, und ist uns völlig egal. Ich war auch nie ein großer Fan von ihm. Er hat sicher seine Qualitäten, auch sicher herausragende Qualitäten, aber er hat sich auch nie in Madrid so durchgesetzt, wie er es hätte vielleicht von sich selber gedacht. Hat sich da immer so ein Schlagabtausch mit Karim Benzema geliefert, ne? Und ja, ich denke mal, da wird es wohl zum Winter einen neuen Stürmer geben. Ne? Ich sage mal, Causa Falcao. Ne? Halte ich nicht für ganz unrealistisch, dass die ihn von Monaco dann holen. Ja, aber für wie viel Geld dann? Der ist jetzt gewechselt, glaube ich, für 60 Millionen, wenn ich das richtig gelesen habe. Auch für 60. Ja, und dann wird er ja nicht unter 75 dann wahrscheinlich nach Madrid gehen, aber auch das ist wahrscheinlich für die gar kein Problem, weil das ist halt bei denen genauso, wie das bei vielen Staaten und so weiter der Fall ist. Wenn wir schon Schulden haben, dann erst richtig, und das werden die auch weiterhin so durchführen. Ich denke auch. Sowieso sehr interessant, was da mit Monaco passieren wird. Ich habe heute gehört, dass die französische Liga spanische und auch deutsche Verhältnisse jetzt wohl bekommen wird. Sprich, okay. PSG und Monaco werden über die nächsten Jahre da die dominierenden Kräfte sein. Ja, wobei bei PSG ja der Trainer auch auf dem Abstellgleis Carlo steht. Genau. Carlo! Ja, mag sein. Das wird sich, glaube ich, alles morgen entscheiden. Wenn es die Pressekonferenz von geben wird. Was glaubst du denn, wird der gute Jupp morgen sein Karriereende bekannt geben? Es ist schwierig. Ich sehe bei Jupp Heynckes auf jeden Fall noch den Glanz in den Augen und irgendwo auch noch und auf jeden Fall noch das Potenzial, sicher noch 2, 3 Jahre weiterzumachen. Aber auch beim Doppelpass ist was gesagt worden von Thomas Berthold, was ich eine ganz gute Aussage fand, nämlich, dass es auch sein kann, dass ein Jupp Heynckes natürlich nicht direkt einschlägt und dann nach 3, 4 Monaten gefeuert wird. Und mit dem Hintergedanken dann nochmal den Verein zu wechseln, beziehungsweise nochmal irgendwo neu anzufangen, wäre sicherlich falsch. Wobei Jupp Heynckes ja auch in der Vergangenheit, sei es in Gladbach oder in Frankfurt, oft gescheitert ist. Und ja auch damals bei Madrid, ich glaube 4 Monate nach dem Gewinn in der Champions League dann entlassen worden ist. Also das ist ein... Bitte? Ja, einen Tag später. Einen Tag später sogar? Ja. Okay. Was natürlich irgendwo deutlich macht, dass das sicher kein einfacher Job ist. Und ganz ehrlich, wenn der morgen sagt, ich werde zurücktreten und ich übernehme keinen Verein mehr, man soll immer dann aufhören, wenn es am besten ist, sagt man, oft. Und auf dem Zenit seiner Karriere ist er auf jeden Fall. Mehr kann er fast nicht mehr erreichen als das Triple. Und ja, warum soll er sich das nochmal antun? Ich denke auch. Ich glaube, diese Pressekonferenz von Jupp Heynckes, die er für morgen einberufen hat, die ist einfach nur nochmal da, damit er nochmal ein Statement setzt. Ich sage, wann Schluss ist. Ne? Es waren ja die Gerüchte, ja, Mensch, der wird dann seine Karriere beenden und der FC Bayern München hat ihn auch mal ein bisschen bevormundet, dass er seine Karriere beendet, aber er hat nie selbst gesagt, dass er es macht und ich glaube, er wird morgen sagen, ich werde meine Karriere beenden, nochmal als Statement, das sage ich schön selbst. Ja, absolut und da ist er ja auch der Typ für. Ja. Da ist er ja auch einfach der Typ für, da nicht einfach sich in seine Entscheidung reinreden zu lassen. Ich glaube aber auch, dass er sich dann wieder in die Nähe meines Heimatortes zurückzieht, wo er ja auch wohnt und sich dann bei Sauerbraten es sich selber im Garten gemütlich macht und nicht mehr die ganze Bayern-Mannschaft da hat, wie nach dem Spiel gegen Gladbach. Das glaube ich auch, ja. Also wir sind uns beide einig, dass Jupp nicht mehr zu Real Madrid wechseln wird. Also warten wir mal den morgigen Tag ab. Aber ich würde sagen, wenn ich eine Prozentangabe sagen müsste, würde ich sagen 80%, dass er seine Karriere beendet. Ich sage 20%, er wird nicht nach Madrid gehen. Da gehen wir ja fast gleich, aber nicht ganz. Das ist schön, dass wir uns da so einig sind. Das ist ja wirklich rührend. Mhm. Valerij Ismaël, seines Zeichens U23-Trainer bei Hannover 96, ein Club, den ich persönlich zu schätzen weiß. Durchaus, wird den Verein verlassen. Ich habe ihn, ich habe die Karte hier hängen, warte mal. Am 6.10.2011 habe ich mit ihm wirklich mal das ein oder andere Wort gewechselt. Und zwar Hannover 96 ein Testspiel beim SC Langenhagen. Ja, okay. Und da habe ich nur einen Satz und so. Und mit diesen paar Worten, die wir gewechselt haben, konnte ich schon sagen, Ismaël ist erstens ein unfassbarer Sympath, unglaublich sympathisch der Typ und der weiß, was er redet. Ne? Ab und zu ist er auch hier im Sportclub, im NDR und so zu hören und das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Habe ich mir eigentlich schon gedacht, ja, der kann jetzt ruhig noch 2, 3, 4 Jahre bei der U23 da rumwursteln, kann ein paar Poller aufstellen etc. Und dann kann der dann auch mal den guten Mirko Slomka beerben, wird aber wohl nicht passieren, denn er wechselt jetzt, oder er ist schon gewechselt, zum VfL Wolfsburg, unserem geliebten Nachbarn hier in Niedersachsen, im wohl, man kann es sagen, schönsten Bundesland dieser Republik mit 2 Löchern drin. Wir haben 2 Löcher im Bundesland, wusstest du das? Ja, ich habe davon gehört, ja. Und es ist eigentlich eine sehr traurige Nachricht, wie man das bei uns in der neuen Presse etc. mitbekommen hat und auch die Kommentare, die man dazu liest etc. Man hat sehr, sehr viel auf Valerij Ismaël gebaut. Man hat sehr gehofft, dass er irgendwann mal die Mannschaft übernimmt, die A-Mannschaft. Und hat auch angeblich einen guten Job gemacht in der Nachwuchsabteilung. Und man ist wirklich schon ein bisschen, möchte ich sagen, schockiert, aber... Ja, wenn da natürlich so ein Megakonzern wie VW hintersitzt bei Wolfsburg, dann hast du als normaler Club anscheinend keine Chance, den zu halten. Nee, ich kann auch noch dazu sagen, ich habe Ismaël sehr oft als Experten bei Liga Total gesehen, habe da auch gemerkt, dass es echt ein cooler Typ ist. Ja, ne? Und auf jeden Fall ein sehr bodenständiger Kerl, der sich nicht irgendwie abhebt oder so von den anderen. Aber ich denke noch nicht mal unbedingt, dass es der Lockruf des Geldes war. Wer weiß, welche Möglichkeiten bzw. Perspektiven der VfL Wolfsburg ihm geboten hat. Und ich glaube, das ist einfach ein hungriger Kerl, der sich weiterentwickeln will. Und wenn er da das größere Entwicklungspotenzial sieht, auch wenn es natürlich für den Fan von Hannover 96 fast wie ein Schlag ins Gesicht ist, nach Wolfsburg zu wechseln, muss man abwarten, ob es die richtige Wahl war. Ich denke, die Türen nach Hannover werden aber für Ismaël nie ganz verschlossen sein. Das glaube ich auch nicht. Also spekulierst du auch mit demselben Plan, den wir eigentlich verfolgt haben, dass wenn Hacking irgendwann mal abtritt, dass Valeria dann das der Hacking, abtritt. Wenn der Hacking abtritt. Mhm. Heißt der nicht Slomka, der Trainer? Nee, von Wolfsburg. Ach so, von Wolfsburg. So meinst du das? Also meinst du, die verfolgen denselben Plan in Wolfsburg wie wir? Ah, das weiß ich noch nicht mal. Also ich glaube nicht, dass das ein Klaus Allofs und ein Dieter Hecking so auf dem, an dem angesägten Stuhl sitzen. Und ich glaube auch nicht, dass der VfL Wolfsburg jemand ist, der interne Lösungen bevorzugt. Das hat man ja mit Lorenz Günther Köstner gesehen, dass das nicht so gerne gesehen wird, auch wenn er Erfolg hat. Ja. Aber ich glaube halt, dass besonders die Nachwuchsmannschaften bei Vereinen, wo viel Geld drin steckt oder reingesteckt wird, eine sehr attraktive Aufgabe für einen jungen Trainer sein kann, weil er halt auch da aus dem Vollen schöpfen kann. Mhm. Das mag sein, ja. Bedanke ich mich für diese profunde Expertise von dir, Pocho. Mhm. Jetzt möchte ich gerne wissen, was sagst du zum Abgang, zum sechsten Abgang vom SC Freiburg, Cedric Macchiali, der glaube ich auch mal bei Wolfsburg gespielt hat. Wechselt an die Weser zu unserem, jetzt schon, man kann sagen, mit sehr, sehr vielen Vorschusslorbeeren behafteten Trainer des Jahrzehnts, Robin Dutt, an die Weser zu Werder Bremen, Pocho, Macchiadi und Bremen. Funktioniert denn das? Ja, in letzter Zeit war es so, dass Bremen nicht so das goldene Händchen hatte, was Transfers angeht. Macchiadi, auf allen Ebenen, muss man aber sagen. Bitte? Auf allen Ebenen, nicht nur im Spielerbereich. Absolut. Und aber Macchiadi ist jetzt auch nicht der Spieler, den ich jetzt als absolute Granate bezeichnen würde. Ja. Natürlich muss der SV Werder Bremen sicher kleinere Brötchen backen, weil sie in letzter Zeit nicht international gespielt haben. Aber dann ist es natürlich auch ein komisches Zeichen, dann einen Robin Dutt als Trainer zu verpflichten. Wer weiß, ob Robin Dutt in diesen Vertragsverhandlungen mit Macchiadi vielleicht als erst gesagt hat, das ist ein Spieler, den ich haben will. Da darf man ja auch nicht vergessen, dass Robin Dutt auch ein bisschen so Freiburg und ne. Aber ich glaube, dass Macchiadi sich sicher beweisen kann in Bremen. Er ist ja auch kein ganz junger Spieler mehr, also ein Spieler mit Erfahrung. Und ja, er kann sicher etwas reißen, aber ich sehe halt auch den Verein Werder Bremen nächste Saison nicht unbedingt unter den ersten fünf. Und daher muss man abwarten, wie er da einschlägt. Wenn er einschlägt, ist das sicher ein richtiger Wechsel gewesen, weil es sicher eine größere Hausnummer ist, für den SV Werder Bremen zu spielen, als für den SC Freiburg. Natürlich, man kann, wenn man wählen kann zwischen Robin Dutt und dem besten Trainer aller Zeiten, ist ein Streich, dann fällt mir persönlich die Entscheidung sehr, sehr leicht. Wo wir gerade bei Freiburg waren, euer geliebter Sohn, unser geliebter Sohn, in Hannover war er ja nicht so erfolgreich. Er war teuer, hat nichts geleistet. War dann, kann man fast sagen, eine Erleichterung, als er den Verein verlassen hat, in Richtung Gladbach, meine ich. Ne? Ja, ja, ja. Mike, the one and only, oder Mike, the special one, möchte ich fast schon sagen, the original special one, Hanke, wechselt nach Freiburg zu Christian Streich, dem besten Trainer auf diesem Planeten. Ja. Du hast ja gesagt, ich habe auch auf, als ich diese Geschichte auf Facebook veröffentlicht habe, hatte ich eine schöne Konversation mit einem Gleichgesinnten von dir, einem Gladbach-Fan, und der sagte auch, den Typen kann man immer gebrauchen, es war nicht, es war nicht die richtige Entscheidung, ihn gehen zu lassen. Nein, besonders, weil er hat sich in Gladbach immer als Teamplayer gezeigt, auch wenn er mal abgehauen ist und so, aber da weiß man halt nicht auch, was da vorgefallen ist. Er war ein solider Arbeiter, er hat auch viele entscheidende Sachen getragen, man denke da nur an die Relegationsspiele, wo er die Vorlage zum Tor von Igor Del Camargo gegen den VfL Bochum gegeben hat. Und Mike Hanke ist immer ein sehr großer Sympath gewesen für mich in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten. Ich war auch ein bisschen nachdenklich, als er damals von Hannover nach Gladbach kam, weil er halt ja so Fußball-Ex-Kochdienst irgendwie dargestellt hat. Er hat ja überall schon gespielt, hat man das Gefühl. Er macht aber jetzt einen Schritt, den er so sicher nicht gemacht hat in seiner Vergangenheit. Natürlich auch, weil er was älter geworden ist, aber er geht jetzt als so eine Art Leitwolf, würde ich sagen, nach Freiburg, weil er natürlich jetzt eine große Erfahrung hat und sagen wir doch mal, wie es ist. Er spielt nächstes Jahr international die Gladbacher nur an der PlayStation. Jetzt meine Frage an dich. Avanciert Mike Hanke unter den besten Trainer auf diesem Planeten zum Weltfußballer? Nein. Also Mike Hanke hat sicher noch 4, 5 vernünftige Jahre vor sich. Er ist 29, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er wird sich auch sicher sehr wohlfühlen in Freiburg, weil das ein sehr familiärer Verein ist und weil er auch diesen Eindruck in den letzten Monaten gemacht hat, dass ihm das sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass er diesen Verein mit seiner Erfahrung weiter helfen kann und ihn auch im internationalen Bereich, wo er jetzt auch ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, da sicher eine wichtige Säule sein kann. Großartig verbessern wird er sich meiner Meinung nach nicht mehr, aber wenn er dieses Level halten kann, was er in den letzten Monaten hatte, wird er sicher ein gesetzter Spieler beim SC Freiburg sein. Starke Worte eines Insiders. Jetzt kommen wir zu einem kleinen 96-Block. Und zwar hat 96 schon fix Sunny aus Nancy verpflichtet. Ja. Für 2,7 Millionen oder irgendwie sowas. Mhm. Soll ein gestandener Innenverteidiger sein. Uns wird ja Olivier Giroud leider verlassen. Er wird wieder zurück nach London gehen, zu Arsenal, denn er war ja nur ausgeliehen. Er wäre gerne geblieben, aber naja, Geld wächst halt bei uns nicht auf den Bäumen, ne? Ja, erstens das und ich denke, wie es Barney Stinson sagte, ja, neu ist immer besser und auch ein Sané hat von seinen Werten sicher und das, was man lesen kann, sicher ein sehr gutes Standing und kann in dieser Mannschaft sicher auch zu dem Faktor werden, den der eben genannte Spieler vorher hatte bei Hannover. Ich denke auch, wir hoffen das natürlich auch, dass wir ein bisschen Stabilität hinten in die Verteidigung reinbekommen. Ich glaube, der kann sogar auch defensives Mittelfeld spielen, ist Sané. Okay. Und ja, wenn man, wie gesagt, seine Statistiken auf transfermarkt.de sich einfach mal durchliest, da ist sicher ein Spieler, der wirklich gut zum Verein passt. Das ist schön, wenn man das aus einem so belehrten Mund hört, wie von deinem. Und zwar, ja, es ist natürlich keine Dauerlösung, dass man Christian Schulz hinten in die Innenverteidigung stellt, weil der Typ ist da auf dieser Position einfach nur sowas Ähnliches wie unerträglich. Ja, und auch verschenkt irgendwo, ne? Ja, das auch, ja. Und die beste Verpflichtung haben wir getan, und zwar ist Pinto. Da Silva Pinto weggegangen von Hannover 96, der hat den Verein verlassen. Für mich die bisher beste Verpflichtung von 96, weil der Typ ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn er irgendeinem Gegner irgendwie das Schlüsselbein bricht oder das Nasenbein, dann hat er nichts gemacht. Hat er nichts gemacht. Ja. 15 Kameras zeigen, wie er ihm per Broke Kick irgendwie die Fresse poliert. Hat er nichts gemacht. War er nicht. Pinto, verpiss dich. So ein Spieler, von dem man sich, glaube ich, fast schon zu viel erwartet bei uns in Hannover. Die ganzen Zeitungen etc. loben den Jungen in den Himmel, und zwar Leonhard Bittencourt von Borussia Dortmund kam damals aus Cottbus. Mhm. Vor einem Jahr erst, ne? Vor einem Jahr erst. Er ist anscheinend jetzt schon, bevor er überhaupt angekommen ist in Hannover, der neue Heilsbringer. Mhm. Ist sehr, sehr interessant, die Geschichte. Borussia Dortmund hat ein Wiederkaufsrecht von 6 Millionen. Ja. Sich reinschreiben lassen, anscheinend in den Vertrag, den wahrscheinlich noch gar keiner unterschrieben hat. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Druck ist für den Jungen oder vielleicht ist es auch der genau richtige Druck. Man weiß es nicht. Er hat ja in Dortmund nur 6 Spiele gemacht, keines davon über 90 Minuten. Bin gespannt, wie der Typ sich bei uns zurechtfindet. Ich hoffe, er verdrängt Lars Stindl von der rechten Seite. Der Typ ist ein Working Horse, Lars Stindl definitiv. Er rennt. Schießt auch einmal pro Dekade aufs Tor und dann rennt er wieder und rennt und dann rennt er und er rennt dann auch wieder zurück. Also ist natürlich ein guter Kämpfer, aber sonst, der kann immer mal gut reinkommen, aber sonst möchte ich den eigentlich gar nicht sehen bei 96. Lars Stindl, wäre schön, wenn wir den dann als Backup für Bittencourt oder sowas irgendwie hätten. Denn das nächste Gerücht, da möchte ich dich mal bitte ins Boot holen. Mhm. Baumjohann, ja, ne? Ehemals München, dann Lautern, oder der hat er gefühlt auch schon in allen Mannschaften Deutschlands. Ähnlich wie der gute Mike Hanke, kann man sagen, hat auch schon bei vielen Vereinen gespielt, hat ja auch bei Borussia aus Mönchengladbach gespielt. Für mich ist Baumjohann ein einfacher Spieler, der, ja, wie soll man es sagen, der hat ein Spiel, das macht er ganz gut, und macht er 33 in der Saison wieder nicht so gut. Mhm. Hat in Lautern sicher keine schlechte Saison gespielt, aber wenn man jetzt anfängt, in Hannover schon Zweitligaspieler zu verpflichten, ist das eher für mich ein schlechtes Zeichen. Weil man hat doch eigentlich andere Ansprüche. Mhm. Und ich glaube auch, dass das Baumjohann charakterlich nicht so gut zur Mannschaft passt. Er ist sicher kein Spieler, der nichts mitbringt. Er bringt technische Versiertheit mit, er bringt auch sicher Durchsetzungsvermögen mit, aber er macht immer ein bisschen den Eindruck, als ob er eine kleine Heulsuse ist, wenn er dann mal nicht spielt. Absolut. Und so kann es natürlich für ihn ganz schwer werden, wenn er denn nach Hannover wechseln würde. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Man hat ja gesehen, dass er sich bei Bayern nicht durchgesetzt hat, kann man noch verstehen, völlig. Kann man völlig verstehen, aber in Lautern, da habe ich jetzt natürlich die Truppe nicht das ganze Jahr verfolgt, aber er ist mir da jetzt auch nicht positiv aufgefallen, muss ich sagen, durch irgendwelche Schlagzeilen. Nee, durch Schlagzeilen mit Sicherheit nicht. Er hatte sicher ein paar gute Spiele dabei, aber er war auch nicht immer der beste Spieler auf dem Platz. Okay. Von daher ist das auch nicht die beste Leistung gewesen. Grundsätzlich finde ich den Ansatz mit Sané und Bittencourt völlig gut, völlig richtig. Sind zwei gute Jungs und bringen auch die Mannschaft, denke ich mal, weiter. Ich denke mal, Sané ist ein 1:1 Ersatz zu Giroud und Bittencourt wird das Mittelfeld, denke ich mal, beleben. Husti, der ja auch viele Anfragen hat, unter anderem aus Stuttgart, wird wieder fit sein. Bist du gerade umgekippt? Nee, meine Katze hat gerade beinahe was runtergeworfen. Was war's? Kerzen. Kerzen, ja. Husti wird wieder zurückkommen. Hoffentlich wird er nicht den Verein wechseln. Also das wäre dann schon eine Dynamik, die ins Mittelfeld kommen würde, die ich wirklich gutheißen würde. Und das ist natürlich noch die Frage, wie wir da schlau drauf mit einbauen in die Mannschaft. Wahrscheinlich gar nicht mehr wird, denke ich mal, die Bank als neuen Freund. Vielleicht geht er auch zu den alten Herren, wer weiß das schon. Oder nach Gladbach. Da war er schon. Nürnberg ist sich wohl einig mit Daniel Ginczek. Und zwar spielt dieser noch bei Pauli, ist aber unter Vertrag beim BVB. Aber der soll wohl für 1,5 Millionen herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich, zum Tobi-Verein wechseln. Und ich bin gespannt. Kann da jetzt nicht großartig was sagen über Daniel Ginczek. Aber was man so hört, ist relativ positiv. Er hat 18 Tore geschossen. Ja, zwei Menge. Auf jeden Fall eine Menge und er hat auch da wieder, sind sehr viele Vorschusslorbeeren da und ich denke, dass auch der SV FC Nürnberg da nicht der schlechteste Verein ist, um sich zu beweisen. Denke auch nicht. Des Weiteren ist Nürnberg noch an dem 18-jährigen Polen Stepinski interessiert. Dieser Transfer soll nur noch reine Formsache sein. Also da wissen wir ja, dass man oft immer hört, ja, nur noch Kleinigkeiten zu klären und dann kommt vielleicht ein anderer Club, der den wegschnappt oder ja, er überlegt es sich dann doch nochmal anders. Also das sieht ganz gut aus für Nürnberg, dass die da ein bisschen Verstärkung bekommen und das Wichtigste ist, es sind ja nicht ausgeliehene Spieler, sie kaufen diese Spieler. Gott sei Dank. Also diese ganze Ausleiherei ist eigentlich auch totaler Humbug, besonders bei jungen Spielern, besonders in der ersten Liga für mich, weil man baut einen Spieler damit auf und dann muss er wieder gehen. Dann finde ich es eher richtig, junge Spieler zu verpflichten. Wenn man dann merkt, okay, der kriegt bei uns nicht Spielpraxis, dann vielleicht nochmal ein Jahr in die zweite Liga oder zu einem anderen ausländischen Verein und dann wieder zurückholen. Aber das ist sicher ein Spieler, der kann was reißen. Das ja. würde funktionieren. Und der hört sich ein bisschen an wie der kleine Stepanovic, von daher ist das auch ganz nett. Das ist natürlich völlig richtig. Der wohl interessanteste Club in diesem Transfersommer ist der BVB, meiner Meinung nach. Sie haben Abgänge mit Götze und wohl Lewandowski. Das heißt, die Kasse ist voll. Sie müssen was machen, um die Schwächen auszumerzen. Und der erste Spieler, der wohl in die Presse springen wird, ist Christian Tello von Barcelona. Der hat eine festgeschriebene Ablösesumme von 10 Millionen und ist ein junger, dynamischer, guter Mann, wo ich sage, ja, doch, den kann man mal machen. Kann man mal machen und ist sicher auch ein Spieler, der sich nicht groß in diese Mannschaft reinarbeiten muss. Ich glaube, der passt zu der Mannschaft aus Dortmund, alleine vom Alter her und alles. Und ich sag mal, jeder, der vom FC Barcelona kommt, hat auf jeden Fall das Fußballspielen gelernt und kann da auf jeden Fall auch für Dortmund eine Bereicherung sein. Denke ich auch. 21 Jahre alt, der Mann. Und ist ein Flügelspieler halt, ne? Und ja, ein Flügelflitzer. Also ein Flügelflitzer. Und ich denke mal, für 10 Millionen kann man das so machen. Junger Mann, sehr junger Mann, aber hat noch definitiv Potenzial, um sich da zu verstärken. Ich bin ja ein Fan von der Spielweise des FC Barcelona, habe viele, viele Spiele auf Laola geguckt und bin gespannt. Bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie diese Causa ausgeht. Fände es ganz gut, wenn wir den Typen in der Bundesliga sehen würden. Ja, definitiv, definitiv. Frankfurt möchte Olivier Ocean abgeben. Das ist die einzige Notiz, die ich dazu genommen habe. Jetzt meine Frage, Pocho, was ist da dran? Gladbach? Ich hoffe nicht. Also mich wundert das ein bisschen, weil die haben ja mal sehr um diesen Mann gekämpft. Er ist ja nie wirklich mehr zum Zug gekommen. Nee, aus dem Quark ist er richtig gekommen. Er ist nie richtig aus dem Quark gekommen. Ja, richtig. Und er hatte aber auch nie die Chance irgendwo im letzten Jahr in Frankfurt. Klar, da waren andere Spieler, die halt die Saison ihres Lebens wahrscheinlich gespielt haben. Ja. Aber Olivier Ocean oder wie mein Vater ihn gerne nennt, Oliver Ozean. Oliver Ozean, bitte! Ne, ist auf jeden Fall jemand, der meiner Meinung nach noch nicht mal unbedingt in die Bundesliga wechseln sollte, sondern vielleicht den Schritt mal wieder machen sollte und vielleicht noch mal ein Jahr in die zweite Liga gehen soll, da noch mal richtig aber zuschlagen soll. Und der Mann ist schon mächtig alt. Ja? Der ist schon, ich glaube 30, 31? 31, glaube ich. Und ja, weiß, was ein Alter. Noch mal, da jetzt noch mal in die zweite Liga zu gehen. Ja, das stimmt schon. Aber es gibt meiner Meinung nach, und das ist auch so ein Wort, was ich eigentlich ungern sage, aber es gibt so typische Zweitligaspieler. Typische, besonders ja, bei Stürmern, typische Spieler, die halt in der zweiten Liga echt die Bäume ausreißen. Ich erinnere da an die Aufstiegssaison von Gladbach, als Rob Friend, glaube ich, 17 Tore oder noch mehr oder 18 Tore geschossen hat. Und wenn er in der ersten Liga gespielt hat, wenn man ihn da gesehen hat, dann war man ja froh, dass der einen Ball annehmen konnte. Und zu dieser Gruppe von Spielern würde ich auch Olivier Ocean zählen. Okay, okay. Eine kleine Geschichte, über die ich überhaupt nichts sagen kann. Geis wechselt nach Mainz, okay. Ja, sollte man mal so gesagt haben und damit ist das Thema auch gegessen. Genau, wir eigentlich schreiben uns hier auf die Fahne, die wichtigsten Transfers dieses Sommers zu verkünden. Und ja, möchte jetzt nochmal sagen, das werdet ihr auch so weiter konsumieren können. Aber ich glaube, wir müssen fast öfters, aber dafür kürzer senden. Ja, ist ja noch diese Eingrufungsphase, wie wir sie schon mal genannt haben bei anderen Formaten. Es ist halt auch jetzt in den letzten, sagen wir mal, 48 Stunden unendlich viel aufgelaufen. Man sah ja nur neue Meldungen auf den diversen Social-Media-Plattformen und ja, dann kann es halt mal ein bisschen länger werden, aber wir kriegen das schon hin. Und wir werden auf jeden Fall alles, was wichtig ist, irgendwo unterbringen. Ich denke auch, wenn nicht hier in Podcast-Form, dann auf Twitter oder definitiv auf Facebook. Da gibt es auch mal wirklich schöne Diskussionen. Das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Das macht wirklich extrem viel Spaß, mit Leuten zu reden aus der ganzen Republik natürlich, die Fans von den ganzen Clubs sind. Und ich bin mal gespannt, was die Berliner, die Hertha-Fans in die Facebook-Community reinschmeißen können. Denn die sind hier jetzt erstklassig. Und ich bin mal gespannt. Also immer her damit, wenn ihr Meinungen zu eurer Härte habt, auf facebook.com, 4ecken2elver, seid ihr mit dabei. Ja, es ist ja auch so, natürlich reden wir über unsere Vereine, die wir irgendwie unterstützen, auch, aber wir sind ja auch so eine Art Sommelier des Fußballpodcasts und wir können uns auch ohne die Vereinsbrille mal über Sachen unterhalten und darum freuen wir uns auf jeden Fall über jeden Kommentar, über jeden Tweet und über jede Nachricht, die wir erhalten. Völlig richtig, Pocho. Bei Twitter, glaube ich, @4ecken2elver ganz einfach zu finden. Ein kleiner Leverkusen-News-Roundup. Palop vom FC Sevilla, der 39-jährige junge Mann, ja. Junge Mann, Ur-Sevillaner, wie ich ganz gerne sage, wechselt nach Leverkusen als zweiter Torwart, denn Michael Rensing wechselt ja zu Fortuna und ja, als zweiter Torwart, das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung. Hat noch 2 Jährchen maximal, ne? Ja, wenn er die noch hat, ne? Also beim Fußballspiel, wollen wir mal das, wollen wir das mal unterstreichen. Das hört sich ja schon an, das ist schon fast an wie ein Nachruf, den wir hier auf ihn schreiben. Aber er ist sicher ein Mann mit Erfahrung. Das ist halt ein Spieler mit 39 Jahren, mit internationaler Erfahrung, mit national richtig vielen Spielen. Bitte? Hat zweimal den UEFA Cup geholt. Ganz genau. Und das ist sicher ein Spieler, den kann man immer reinwerfen. Und das ist nicht dumm von Bayer Leverkusen. Und man muss ja auch dazu sagen, auch die werden in der nächsten Saison eine ganze Menge Spiele machen. Und da braucht man auch solche Backups auf jeden Fall. Genau, sind sicher für die Champions League qualifiziert. Und da wird es einige Spiele geben. Bist du noch da, Mr. Pott? Ja, okay. Und ich hoffe mal, dass 3 Clubs mal ein bisschen weiterkommen. Also Schalke hat ja die Gruppenphase auch geschafft, aber dann noch eine Runde weiter. Es war ja gegen Galatasaray völlig offen, ne, das Spiel. Ich würde mich auch freuen über vier deutsche Vereine im Champions League Halbfinale. Also das wär's. Ich würde mich auch freuen über vier deutsche Mannschaften im Champions League Finale. Ja, warum nicht? Ein schönes Fatal Four Way Match, warum nicht? Ja. Aber eine sehr, sehr traurige Nachricht muss ich noch für alle Leverkusen-Fans verkünden. Carvajal, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr aus Madrid gekommen ist, wird jetzt definitiv den Verein verlassen für 6,5 Millionen Euro. Und zwar hat sich Real Madrid eine Rückkaufoption reinschreiben lassen in den Vertrag von Carvajal, und das haben sie jetzt gezogen. Ist natürlich bitter. War eine feste Größe hinten rechts, und jetzt muss man dann natürlich mal gucken, ob man da noch was Adäquates holt. Ich glaube auch, dass das bei solchen Spielern oft, auch wenn es komisch klingt, so eine Art Heimweh ist. Ich glaube, wenn die Familie gegebenenfalls nicht nachkommt und die Jungs hier alleine sind, und wenn sie dann ein bisschen nah am Wasser gebaut sind, um es mal so auszudrücken, dann ist es natürlich schwierig, überhaupt motiviert an die Sache ranzugehen. Er hat eine super Saison gespielt, er hat sogar ein Tor geschossen, und wie du schon sagtest, er war eine feste Größe in der Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen, aber das muss man ja auch sagen, er verschlechtert sich ja nicht gerade, und von daher kann man sagen, als Leverkusen-Fan kann man, wenn es die denn gibt, kann man auf jeden Fall sagen, danke für dieses Jahr, und vielleicht kommt er ja nochmal wieder, wer weiß das schon. Vielleicht hat sich ja Leverkusen jetzt auch wieder eine Rückkaufoption eingeschreiben lassen. Ne? Ja. Dann geht es immer mutig hin und her, und das, wer weiß das schon. Ne? Vielleicht kommt er dann, wenn die Jungs am Wochenende spielen, dann darf er dann alle vier Wochen dahin und Sonntag da verbringen. Ne? Ja, das wäre es natürlich. Für alle Mario Götze-Fans muss ich jetzt leider was sehr Trauriges sagen, denn er hat wohl, wie es aussieht, nicht nur einen Muskelfaserriss, sondern einen Muskelbündelanriss. Ich lese oft, dass es ein Muskelbündelriss ist, aber es ist wohl ein Muskelbündelanriss, und das ist wohl gar nicht so gut. Würde damit 10 Wochen ausfallen, somit auch den Trainingsauftakt beim FC Bayern München verpassen, sprich Pep Guardiola müsste auf ihn wohl erstmal verzichten. Ist natürlich kein guter Einstand in eine neue Mannschaft, ne? Nee, das auf gar keinen Fall. Besonders halt mit dem neuen Trainer, mit diesem ganzen FC Bayer Reloaded, den es ja sicher im Sommer geben wird. Ich bin nur davon ein bisschen überrascht. Das hört sich jetzt viel an, 10 Wochen für den Muskelbündel anderes. Ich hatte in meiner aktiven Zeit als Fußballer das auch. Und zwar am rechten Oberschenkel, und konnte daher 5 Monate kein Fußball mehr spielen. Da sieht man auch mal daran, wie dann doch solche Leute sagen wir mal, fit gemacht werden. Das sind natürlich Profis, das ist mir klar, bevor das jetzt jemand sagt. Aber es zeigt dann doch, dass diese Verletzung, und ich weiß noch, wie es war sehr schmerzhaft und wirklich total unangenehm, dass es da wirklich ein bisschen mehr war, und dass es nicht einfach eine Verpisserei war, die Mario Götze da irgendwo dargestellt hat. Und es ist schade für den Jungen, weil besonders, ich glaube, der ist richtig geil darauf, wenn er da hinwechselt, weil er hat für mich nicht den Eindruck gemacht, dass diese ganze Schelte, die über ihn gekommen ist, ihm irgendetwas ausgemacht hat. Das hat mich sehr überrascht bei dem Jungen. Und es ist natürlich schade, wenn er das verpassen sollte, was aber nicht bedeutet, und da lege ich mich jetzt fest, dass er, wenn er dann wieder fit ist, sicher einen Platz in der Mannschaft von Pep Guardiola haben wird. Mhm, völlig richtig. Sein unmittelbarer Kontrahent Toni Kroos ist ja auch noch verletzt, und bin gespannt. Ja, sowieso das Mittelfeld nächstes Jahr bei Bayern, oder dieses Jahr, nächste Saison bei Bayern, ist sehr spannend. Ich glaube, da ist der einzig Gesetzte außer den beiden Sechsern Ribéry. Ja, definitiv. Ansonsten ist da keiner gesetzt. Ja, es ist ja auch absolut in Ordnung. Es ist ja absolut auch in Ordnung. Die Bayern werden nächstes Jahr oder in der nächsten Saison auch da wieder locker ihre 50 Spiele noch mehr machen. Und dann muss auch kein Spieler gesetzt sein. Und ich glaube, das erwartet auch mittlerweile keiner mehr, weil das Rotieren ja nicht eine Erfindung des FC Bayern ist, sondern eine Erfindung des modernen Fußballs. Und es ist dem ja auch geschuldet, dass es irgendwo so viele Spiele gibt, dass es international so viele Spiele gibt, und dass die Bayern, die werden sicher nicht in der ersten DFB-Pokalrunde rausfliegen, und die werden auch sicher nicht in der Vorrunde der Champions League rausfliegen. Da kriegt jeder seine Chance. Und ja, darum ist das schon in Ordnung so. Bin nochmal gespannt, was da noch transfertechnisch passiert beim FC Bayern. Uli Hoeneß hat ja gesagt, dass noch der ein oder andere zum Verein stoßen wird. Ich denke mal, sie werden noch einen Sechser holen. Anatoli Timoschuk, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wird ja zurück zu Zenit St. Petersburg gehen. Das heißt, man müsste dann schon noch einen Sechser holen, oder sie versuchen es mit Emre Can. Er hat ja ein bisschen aufgemuckt in den letzten Tagen, ne? Ja, habe ich grundsätzlich nichts dagegen, wenn Leute ihre Klappe aufmachen. Dann müssen sie aber auch abliefern. Absolut nicht. Nur dann muss er natürlich auch Leistung bringen. Ich sage immer so, man kann auf jeden Fall die Klappe aufreißen und auch als junger Spieler besonders muss man das vielleicht sogar, besonders bei einem Verein wie dem FC Bayern München. Aber da muss er sich natürlich auch reinhängen. Und ich meine, welche bessere Möglichkeit hat er als jetzt in der nächsten Saison dann mit einem neuen Trainer? Und ich glaube aber auch, dass der FC Bayern München sicher nicht nur mit einem Top-Transfer in die nächste Saison geht, sondern da werden sicher noch ein, zwei Spieler kommen. Vielleicht auch Spieler, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen, wo es dann auf einmal wieder, genau wie bei Götze heißt, bumm, wir haben uns den Jungen geholt, weil er uns gefallen hat und dann haben wir den gekauft. Ich denke auch, so ein Imre Can hat die Klasse, er ist ein sehr talentierter Spieler. Er darf auch ruhig die Fresse aufmachen, nur dann, wenn er spielt, muss er auch abliefern, definitiv, aber hätte ich nichts dagegen, wenn man mit Javi Schweinsteiger und Luis Gustavo, der ja weg möchte, und Emre Can da startet auf der 6. Man könnte dann wahrscheinlich noch Gustavo ist ja auch ein Spieler, der kann auf links außen hinten spielen, in der Innenverteidigung kann er spielen. Er ist ja auch sehr flexibel einsetzbar. Javi Martinez kann auch in der Innenverteidigung spielen. Man hat Jan Kirchhoff geholt, viele, viele Spieler. Und ich glaube, das reicht fast so mit Emre Can, dass man da genügend Sechser in der Hinterhand hat. Ja, wobei das für mich trotzdem nicht heißt, dass nicht, wenn sich das Fenster öffnet für den FC Bayern, dass da nicht noch irgendjemand geholt wird, weil sagen wir doch, wie es ist, das Geld ist da. Ja. Genug Würstchen verkauft und der sportliche Erfolg hat da sicher auch 2-3 Euro in die Sache reingespült. 60 Millionen Euro Gewinn durch den Champions League Sieg. Ne, bitte. Das haben manche Länder nicht als Bruttoinlandsprodukt und von daher werden da sicher noch ein, zwei Leute kommen. Und wenn es so ist, dann werden wir sicher auch darüber berichten. Ich denke auch. Wird auch spannend sein, was da bei Bayern passiert. Ich denke mal, das Ganze mit Robert Lewandowski wird auch noch spannend. Ich denke mal, der kommt. Das ist, jetzt als Laie, als Fußballfan würde ich sagen, das ist der beste Stürmer Europas, reine Stürmer Europas, hat eine starke Quote und arbeitet auch noch nach hinten, ist im Prinzip reiner Hybrid aus Mario Gomez und Mario Mandzukic, ist für mich die optimale Lösung. Jetzt bin ich auch so ein bisschen geturnt gegen Neymar. Hat ja jetzt gegen England wieder nicht getroffen, hat irgendwie 600 plus Minuten in der Liga nicht getroffen, im Pokal dort im Finale auch nicht getroffen. Wurde jetzt vorgestellt in Barcelona und jetzt habe ich die ganze Zeit gelesen und auch gehört von Giovanni Elber, der gesagt hat, Neymar hätte nicht zu Bayern gepasst, war aber der Wunschspieler von Guardiola. Und ich bin jetzt der Meinung, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass der kleine Mann nicht zu uns gekommen ist, weil ich glaube, wir brauchen da vorne in der Spitze schon einen robusten Typen, der auch ein bisschen gesattelt, fest im Sattel sitzt, weißt du? Und ich bin halt der Meinung, dass man auch bei diesem ganzen neuen Taktikgerede, was es da gibt, dass man nicht mehr diesen alten Stürmertyp brauchen würde und so. Ich bin der Meinung, besonders in der Bundesliga, bei der es halt auch viele Innenverteidiger beziehungsweise Abwehrspieler gibt, die halt sehr groß gewachsen sind und körperlich sehr stark sind, dass man da halt auch so einen typischen Stoßstürmer braucht. Ein Lewandowski, ein Mandzukic, ein Gomez, ein Luc de Jong oder sowas. Und darum muss man auf jeden Fall so einen Spieler holen. Ich habe eben auch im Postillon gelesen, ich weiß nicht, ob du den auch liest, dass RTL jetzt GZSZ absetzt und deswegen den Lewandowski-Wechsel in der Daily Soap verfilmen wird. Fand ich sehr amüsant. Es ist ein bisschen strange. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da irgendwas nach dem Pokalfinale kommt und so. Aber es kann ja jetzt auch stündlich passieren. Und man hat ja auch in den letzten Stunden gemerkt, dass da immer was passiert. Völlig richtig, wird spannend sein, wie sich das entwickelt. Also Mario Götze wird wohl noch 10 Wochen fehlen, aufgrund eines Muskelbündelanrisses. Ein anderer Ausfall oder ein anderer, der sich nochmal unter das Messer legen muss, ist Bastian Schweinsteiger. Und zwar lässt er sich Gelenkkörper entfernen. Das muss man erstmal einen nachmachen. Also. Gelenkkörper oder wahrscheinlich ist das so eine Art, so Knochenstücke hört man ja auch immer. Ja, bei Mario Gomez gab es ja zur Hinrunde diese Fragmente, die da irgendwo rumgemuschelt sind bei ihm. Und ich kenne das nur eigentlich von Knieverletzungen, um ehrlich zu sein, von Meniskusverletzungen und so weiter, aber man steckt ja auch nicht dahinter und ich denke auch, dass der, ja, wie ich ihn immer nenne, der junge Dr. Müller-Wohlfahrt da sicher das Richtige macht. Der altert nicht. Nee. Die Welt altert, aber Müller-Wohlfahrt nicht. Er ist ähnlich wie Tobi, glaube ich, ne? Es ist ähnlich wie Tobi, nur nicht ganz so erotisch ansprechend. Erstens das nicht und zweitens nicht mit dem Adamantium-Skelett. Das muss man immer wieder erwähnen. Das ist richtig. Der einzige Mann, der Wolverine mit einem Arm hinterm Rücken verbunden verprügeln kann. Absolut. Aber nach allerschönster Manier. Ja, und mit mehr als 1,8 Promille. Definitiv. Das ist der Dauerzustand bei Tobi. Schweini wird am Sprunggelenk operiert. Jetzt suche ich gerade noch mal irgendwie eine Zahl, wo ich herausfinden kann, wie lange er fehlen wird. Das wird wohl nicht allzu lang sein. Ich denke, er wird dann auch fit sein zur nächsten Saison. Und es ist ja jetzt auch die einzige Möglichkeit für ihn, um sich halt solche Sachen machen zu lassen. Und da wird man schon beim FC Bayern drüber sich im Klaren sein, wie lange der Junge ausfällt und was dabei gemacht wird. Und ja, sagen wir doch, wie es ist, wie ich eben schon sagte. 10 Wochen beim Muskelbündelriss, wo ein Normalsterblicher oder ich halt 5 Monate für gebraucht hat. Dann wird sowas vielleicht in 2 Wochen, 3 Wochen abgehandelt sein. Und ja, die Jungs haben eh Urlaub jetzt, dann ist das schon in Ordnung. Ja, es scheint so, als wenn das schon eine längere Geschichte wäre, ähnlich wie bei Piszczek, der ja sich an der Hüfte operieren lassen muss. War auch schon länger geplant, aber jetzt macht es halt Sinn nach der Saison. Ne? Ja. So, finde leider nicht, wie lange er fehlen wird, aber er wird wohl zum Rückrundenstart definitiv dabei sein, auch schon zum Trainingsstart, wie es aussieht. Ja. Aber ja, also Götze und Schweinsteiger sind erstmal außer Gefecht. Mario Gomez jedoch ist topfit, hat 2 Tore im Pokalfinale geschossen, 1 mehr oder weniger. Ich glaube, bei einem hat er sogar den Assist selbst bekommen. Ne? Beim ersten Tor hat er sich selbst angeschossen. Ne? Das muss man erstmal so bringen. Ne? Nein, Mario Gomez ist einfach ein Spieler, der steht da, wo er hingehört. Absolut. Und als Stürmer. Und naja, es ist wahrscheinlich eine schleichende Verabschiedung mit diesen 2 Toren gewesen. Ich denke auch, und der Junge muss den Verein wechseln, denn wenn Lewandowski kommt, wird er es schwer haben, Stürmer Nummer 1 zu sein. Er wird sogar schwer haben, Stürmer Nummer 2 zu sein. Ja, ich sehe ihn auf einem Level mit Mandzukic, aber obwohl, er passt besser ins System, der Mandzukic, hast du völlig recht. Er muss aber spielen. Jetzt habe ich gestern gepostet bei Facebook, dass er zu Neapel wechselt, das ist aber definitiv nicht der Fall. Der Berater hat alles zurückgenommen oder hat alles revidiert, das ist nicht der Fall. Ich habe es nochmal dazu geschrieben, nicht, dass er euch wieder aufregt, dass noch gar nichts unter Dach und Fach ist. Er wird wohl zu Neapel oder nach Florenz gehen. Einer der beiden Clubs wird es wohl werden. Chelsea war auch mal im Gespräch, aber ich denke mal, da wird es jetzt ums Geld gehen. Er muss spielen, denn es gibt ja demnächst auch mal wieder eine WM, ne? 2020. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass Gomez sicher kein Spieler ist, der sich gerne auf die Bank setzt. Ich glaube, der ist einfach so geil aufs Fußballspielen, dass er auf jeden Fall diesen Wechsel braucht. Außerdem ist er auch mal dran mit diesem mit diesen Auslandsjahren und kann sich da auch nur weiterentwickeln vielleicht. Absolut. Sehe ich auch so. Guckst du den Confed Cup im Juni? In 14 Tagen? Kann man den im Free-TV gucken? Das ist die Frage. Wenn man gucken kann, werde ich auf jeden Fall, denke ich, mit. Ich habe ja das Schöne, um das mal so ein bisschen zu erklären, ich habe ja in meiner 400 Quadratmeter Wohnung, die ich hier habe, nein. Ich habe meinen Balkon so, dass ich, oder meinen Fernseher so ausgerichtet, dass ich vom Balkon aus drauf gucken kann. Und von daher sehe ich im Sommer eigentlich immer Fußball vom Balkon aus mit einem Kästchen Bier. Und ja, dann gucke ich auch im Confed Cup rein, klar. Ich glaube schon. Ich meine, Eurosport überträgt das Ding. Ja, ja, guck. Ja, also, guck ich zu. Da gucke ich zu. Bin ich gespannt. Allein, um die Zeit zu überwinden immer. Ne? Also ich guck sogar im Sommer oder in der Sommerpause würde ich jetzt Testspiele gucken und so weiter. Von daher. Ich gucke gerne Testspiele, diese Alpencups oder so. Ja. Ich sehe gerne die neuen Jungs da Schaulaufen und so. Das mag ich wirklich gerne. Das mag ich wirklich gerne. Und ich glaube, ich lege mich da mal fest, dass ich die U21-EM gucken werde. Hast du gesagt, ja. Hatte ich gesagt jetzt, ne? Ja. Ja, ich glaube, zu Gomez können wir erstmal nichts weiter sagen. Wird spannend sein, wie er sich entscheidet. Aber ich glaube, Fakt ist, er muss den Verein wechseln. Er muss regelmäßig spielen. Er muss regelmäßig Tore schießen, um dann eine Chance zu bekommen, von Anfang an bei der WM 2014 in Brasilien dabei zu sein. Ja, das ist die einzige Möglichkeit für ihn und ansonsten würde er auch halt sich nicht weiterentwickeln, er würde stagnieren und das ist sicherlich in seinem Sinne. Ich gucke gerade nochmal, auf was für Gegenliebe da der gute Mario Gomez stoßen würde, ob es dann nur Cavani gibt. Also Edinson Cavani natürlich der überragende Stürmer von Neapel, aber ich glaube, sonst ist da nichts. Lorenzo Insigne, er sagt mir jetzt nichts, ist auch wohl ein guter Mann. Naja, ich glaube aber, Neapel ist ja deutlich Zweiter geworden in der italienischen Liga und ich denke mal damit auch fest in der Champions League. Und damit brauchen sie wohl auch den einen oder anderen Stürmer mehr. Und ich glaube, Mario Gomez wäre gut beraten, zu Neapel zu wechseln. Denn unter Rafa Benitez, der vom FC Chelsea dahin gewechselt ist schon, hat er auch einen guten Trainer und kann sich da mit Sicherheit auch nochmal unter so einem international beschlagenen Trainer nochmal ein bisschen weiterentwickeln. Also fände ich eine gute Lösung. Neapel, SSC Neapel, nicht der allersympathischste Verein, glaube ich, aber ein guter Verein. Ist doch hat nicht Maradona auch beim SSC Neapel gespielt? Ocho. Völlig richtig. Mhm. Also von daher habe ich diesen Verein immer auf dem Schirm und da fällt mir halt, wenn zwei italienische Vereine genannt werden, da kann man auch wieder dieses gute alte Fußballzitat bringen. Neapel oder Florenz, Hauptsache Spanien. Völlig richtig, Potsche. Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. Mhm. Das sowieso. Mhm. Und wenn ich ein Drittel mehr Gehalt kriege, wenn sie mir vorher gesagt haben, dass sie, nee, ich will mindestens ein Viertel, geht gar nicht. Ja. Ja, völlig richtig. Ja. Thomas Müller soll wohl auf dem Zettel von Manchester United stehen und Thomas Müller hat sich darauf auch schon geäußert und hat gesagt, United kenne ich nicht. Ja. Quatsch. Hat also schon jetzt eine Absage gegeben und wird meiner Meinung nach definitiv nicht nach Manchester. Er wäre dumm zu wechseln. Beim Top-Club Europas und ich denke mal, auch wenn Wayne Rooney den Club verlassen sollte, die Kohle ist sowieso immer da, aber nee, bleib mal ruhig bei den Bayern und United muss, glaube ich, auch das ein oder andere tun, um sich ein bisschen zu regenerieren vom Kader her und unter David Moyes wird auch, denke ich mal, neuer Flair in die Mannschaft wehen. Aber Thomas Müller hat in einem Interview gesagt, dass er definitiv nicht nach Manchester wechseln wird. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Ne? Ja, definitiv. Braucht man gar nicht weiter drüber zu reden. Es wäre dumm für Thomas Müller. Und es würde auch nicht zu Thomas Müller passen. Wenn mich heute jemand fragen würde, wer noch in 10 Jahren mit dem FC Bayern spielt, dann würde ich am ehesten Thomas Müller nennen. Ja. Manu Neuer, Thomas Müller, sowas, ne? Das sind Spieler, aber besonders halt Thomas Müller. Das ist halt auch so ein. Das ist ja auch ein Ur-Bayern irgendwo. Ich glaube, der hat ja wahrscheinlich mit 7 Jahren schon zusammen mit dem Bartstuber da an der Seite gestanden, hat sich die Sachen angeguckt. Und ach, ich glaube einfach, der lebt seinen Traum im Moment. Und warum soll er den unterbrechen? Völlig richtig. Ich denke auch, macht keinen Sinn, den Verein zu wechseln. Hat die, glaube ich, beste Saison seiner Karriere gespielt und bin gespannt. Ist vielleicht auch unter den Top 10 der besten Fußballer des Jahres, ne? Ja. Jetzt kommen wir zum letzten Münchner auf unserer Liste und zwar Mitchell Weiser. Steht wohl vor einem Engagement bei der Hertha und dieses auch nur auf Leihbasis, meine ich, und ist, glaube ich, ein guter Deal, den Berlin da an Land zieht. Denn Mitchell Weiser ist ein extrem starkes Talent, gerade ja bei den Lauterern noch unter Vertrag. Also da mit Baumjuhang, der eventuell den Club verlässt, und Mitchell Weiser, starker Aderlass, wäre ein guter Move von Berlin, diesen Jungen zu holen. Und ich als München-Fan kann nur sagen, Mitchell, spiel ruhig noch 1-2 Jährchen bei Clubs, wo du regelmäßig spielst, denn du hast ein unfassbares Potenzial. Berlin, glaube ich, fast sogar die richtige Adresse. Ja, es wäre der nächste logische Karriereschritt irgendwo. Ne? Hat in der zweiten Liga jetzt ein bisschen gespielt, hat da hat natürlich in den Lautern auch gemerkt, wie ein Publikum jemanden tragen kann, mit einem tollen Publikum, was es in Lautern gibt. Und der nächste Schritt wäre dann halt, zu einem Bundesliga-Verein zu wechseln. Am besten halt zu so einem Aufsteiger, weil da hat er auf jeden Fall die Möglichkeit zu spielen. Und ich denke auch, dass er ein Spielertyp ist, der Jos Luhukay sehr zusagt. Und das wäre sicher der nächste gute Karriereschritt für ihn. Denke ich auch. Ähnlich wie Bittencourt, oder? Der gute Bittencourt, ja. Mhm. Wenn der zu 96 kommen würde. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Stuttgart-Block. Und zwar ist Stuttgart interessiert am guten Moritz Leitner von Dortmund, der ja jetzt in den letzten Wochen eher durch negative Äußerungen in Richtung Adrian aufgefallen ist. Und ich glaube, es ist ein guter Mann. Ich würde den aber, wenn ich Dortmund wäre, nur ausleihen. Ja, das ist natürlich die Frage, wie der Standpunkt von Leitner in dieser Mannschaft ist. Stuttgart scheint ja, und wenn man sich da die Transfergerüchte halt mal durchliest, da scheint ja der neue Wohlstand ausgebrochen zu sein. Die wollen ja 1 Million Spieler haben, hat man das Gefühl. Und er wäre sicher ein Spieler, der zu Stuttgart passen würde. Ob er sich da durchsetzen kann, ist für mich auch da die zweite Frage. Bin ich gespannt, ja. Ich glaube aber, das Potenzial hätte er durchaus, sich da durchzusetzen, ja, bei diesem wirklich unfassbar interessanten Club VfB Stuttgart, der wirklich eine extrem gute Leistung abgeliefert hat im DFB-Pokalfinale. Hat die ersten 20 Minuten Bayern gut bespielt, war vielleicht auch die bessere Mannschaft, aber ja, dann schlägt halt doch die individuelle Klasse zu. Zack, bumm, steht's 3-0 und dann wurde es dann am Ende nochmal eng. War ich auch ein bisschen überrascht, aber gute Leistung und schönes Tor von Harnik. Schönes Kopfballtor. Ja, auf jeden Fall. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Die sind auch offensiv gar nicht so schlecht aufgestellt, aber die wollen ja nicht nur Leitner. Ich habe ja auch gehört, dass. Genau, da kommen wir jetzt auch noch zu. Genau, dass da gegebenenfalls halt auch noch Spieler im Visier sind von Hannover 96 und so. Die wollen anscheinend ein bisschen aufrüsten und klar, aber Dia möchte sicher nicht nochmals Fünfter werden am Ende der Saison. Genau, G von Augsburg ist im Gespräch und natürlich die beiden Offensivgranaten von Hannover 96, Didier Yakonan und Mo Abdellaoue. Didier Yakonan, ein Spieler, den man mit Sicherheit mehr im offensiven Mittelfeld meiner Meinung nach einsetzen sollte. Er hat viele, viele Jahre bei uns im Sturm gespielt, aber hat jetzt seine große Klasse als Ersatz von unserem Flügelflitzer gespielt und das hat ganz gut geklappt. Stindl, so jetzt habe ich den Namen. Das hat ganz gut geklappt, hat mir besser gefallen als das, was Stindl da abgeliefert hat, weil er einfach ein bisschen technisch versierter ist und auch das ein oder andere Kabinettstück mal drauf hat und natürlich Mo Abdellaoue, ein Strafraumstürmer, ein dynamischer Strafraumstürmer, wie er im Buche steht, hat vielleicht nicht die beste Quote, aber ist immer torgefährlich und kann fast aus jeder Situation ein Tor machen. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Beide Spieler könnte man auch bei 96 immer noch gut gebrauchen, aber wenn sie gehen würden, wäre das, glaube ich, auch kein Beinbruch. Nee, da kann man neue Spieler für holen, also so ist das fertig. Ja, Konan mit Sicherheit da der Spieler, wo ich mir sagen würde, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber grundsätzlich. Ist ja auch nur ein Gerücht, muss man ja auch dazu sagen. Ist ja auch nur ein Gerücht, genau, ist nur ein Gerücht. Mo Abdellaoue, denke ich, jetzt gerade, wo mit Sobich verlängert wurde, ein Spieler, der ruhig den Verein verlassen kann. Dortmund eventuell an Lukas Podolski dran, bin ich nicht so der Freund von. Ich finde, er sollte in London bleiben oder in die Türkei gehen, zu Galatasaray, einen absoluten Top-Club. Aber Dortmund natürlich auch ein Top-Club, aber ich möchte den Typen lieber im Ausland sehen, dass er sich da ein bisschen weiterentwickelt. Und er hat jetzt in der Länderspielreise gegen Ecuador speziell ein gutes Spiel gemacht. Was sagst du dazu? Also, ich fand die Aussagen nach dem Spiel gegen die USA sehr seltsam. Da ist er nämlich im Interview gefragt worden, was da dran wäre an diesem Transfergerücht nach Dortmund. Und er gab nur als Antwort an, man muss mit diesen Gerüchten leben. Und ein Dementi hört sich für mich anders an. Lukas Podolski würde aber einfach meiner Meinung nach vom Typus, vom Charakter nicht zum BVB passen. Und dann soll er doch lieber bei Arsenal weiterspielen, weil er hat ja auch in manchen Spielen bewiesen, dass er es in England kann. Und warum jetzt zurück nach Deutschland wechseln nach einem Jahr, das würde für mich wenig Sinn ergeben, sagen wir es mal so. Halte ich auch für nicht den besten Schritt, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Aber ich glaube, wenn, dann zu einem Top-Club, Marke Dortmund, denke ich schon. Aber ich weiß nicht, ob er Dortmund jetzt da wirklich weiterbringt. Weiß nicht. Ja, man hat es aber doch auch bei Bayern München gesehen, dass er bei solchen Top-Clubs national vielleicht sich nicht so durchsetzen kann. Ja, hast du völlig recht. Jetzt noch eine kleine Geschichte. Der gute Risse. Von ein toller Name, oder? Ja, absolut. Wird von Mainz nach Köln wechseln. Wird, glaube ich, dein Glugosch sehr gefallen, oder? Ja, das glaube ich auch. Mein bester Kumpel ist ja Köln-Fan, der gute André. Und er hat mir auch dann davon erzählt, dass sie an Ivanschitz dran waren. Der hat aber Köln abgesagt, aber dafür kommt der gute Risse dahin und ja, dann gibt es in Zukunft richtig Risse in Köln. Jakub Blaszczykowski, wir haben gerade über Dortmund gesprochen, hat seinen Vertrag verlängert und zwar bis 2018. Ich meine fast schon sowas wie Bold Move auszusprechen, denn es ist ein klasse Mann, ein Spieler, der auf der rechten Seite wirklich gesetzt ist. und hatte, was ich jetzt bei SkySportNewsHD.de, so, jetzt habe ich es gelesen, habe, dass er wohl eine Ausstiegsklausel in seinem aktuellen Kontrakt hat und ja, die damit jetzt wohl nichtig ist mit seinem neuen Vertrag. Da ist keine Ausstiegsklausel drin und ist ein guter Mann. Absolut alles richtig gemacht. Ja, definitiv. Auch ein Spieler, der sich mit dem Verein total identifiziert und ja, solche Spieler braucht er. Jeder Verein und ja, auch besonders Dortmund. Genau, und ich glaube auch das richtige Zeichen. Viele ja, Leute gehen, Leitner wird wohl gehen, Götze ist gegangen, Lewandowski wird wohl den Verein verlassen und damit glaube ich auch das richtige Zeichen, dass auch Spieler wohl da bleiben möchten. Ja, definitiv. José Mourinho, so Special One, gestern wurde er schon auf der Page der FA, meine ich, geleakt, dass er einen Kontrakt unterzeichnet hat beim FC Chelsea. Wir haben mal privat darüber geredet, dass er wohl 1 Million pro Monat bekommt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bestätigt wurde, da möchte ich jetzt mich nicht so äußern, aber ich denke mal, er ist zurück bei dem Club, wo er auch geliebt wird. Ja, das mit Sicherheit, er wird da geliebt und er hat auch große Erfolge da gefeiert und ja, sagen wir mal, wie es ist, dem Mann sehe ich an der Seitenlinie gerne zu und ob er jetzt bei Madrid oder bei Chelsea ist, Hauptsache er kommt nicht in die Bundesliga, weil da gehört er meiner Meinung nach nicht hin, aber es ist eben so Special One und da freue ich mich dann drauf, ihn im internationalen Geschäft dann wieder zu sehen. Ja, das ist völlig richtig. Jesus Navas vom FC Sevilla steht vor einem Wechsel zu Manchester City. Ein dynamischer Flügelspieler, der schon viele, viele Jahre in Sevilla gute Leistung bringt. Ja, auch Manchester City muss, glaube ich, langsam wieder hunderte von Millionen verprassen, bevor nächstes Jahr das Financial Fair Play greift. Ja. Barcelona, nochmal, um das ein bisschen hinterher zu schießen, hat Interesse an David Luiz. Der Special One, José Mourinho, hat wohl gesagt, er möchte nicht unbedingt David Luiz in seiner Mannschaft haben, weil er nicht so richtig in sein System passt, in seine straffe Struktur, die er da in der Verteidigung fährt. Da soll wohl David Luiz wirklich den Verein verlassen. Für 25 Millionen Euro kann er wohl den Verein verlassen in Richtung Barcelona. Ist, glaube ich, der richtige Weg zu einem anderen Top-Club. David Luiz, ein durchaus starker Innenverteidiger, der auch viele, viele Akzente und einen guten Schuss vor allen Dingen hat, ja, für die Offensive. Sieht ein bisschen aus wie Tingeltangelbob, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige sachliche Konterpart zu zum guten, wie heißt der Top-Innenverteidiger da von Barcelona? Ja, bin ich jetzt auch überfragt. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Namen. Naja, wir werden es. Ich werde es mal nachgoogeln. Ich weiß nicht, ob da so ein in Anführungsstrichen verspielter Innenverteidiger der richtige Mann ist. So, gehen wir. Ist schwierig. Auf jeden Fall. Aber er kann natürlich durch einen Wechsel auch irgendwo zeigen, dass er sich woanders durchsetzen kann. Und das ist auch in diesem Fall wieder für jeden Spieler wichtig. Und ein Wechsel nach Barcelona, ich kann mir Schlimmeres vorstellen im Fußballerleben, als nach Barcelona zu wechseln. Definitiv. Gerard Piqué natürlich. Piqué. Heute ein bisschen, der Captain Morgan spricht schon aus mir, lähmt ein wenig meine Synapsen. Gerard Piqué und David Luiz wird wohl das Tandem sein, was nächste Saison in der Endverteidigung spielt. Puyol, ja, langsam am Ende seiner Karriere, wird, denke ich mal, aber noch 1-2 Jährchen da spielen, aber er verletzt sich natürlich oft und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Des Weiteren habe ich noch eine schöne Geschichte. Real Madrid bietet 100 Millionen für Gareth Bale. Das ist natürlich wieder so eine Geschichte. Gareth Bale hat erst vor ein paar Wochen gesagt, dass er gerne in Tottenham bleiben wollen würde. Hat auch, meine ich, verlängert. Aber oh, na, 100 Millionen, also ich würde mal sagen 60 maximal, aber 100 Millionen ist schon ein bisschen krass. Ist ein bisschen krass, erinnert immer so ein bisschen an Menschenhandel oder ähnliches bei diesen Summen. Aber man darf ja nicht vergessen bei diesem Spieler, dass er halt wirklich Impact hat. Und ja, wenn natürlich Real Madrid möchte auch nicht mehr im Halbfinale der Champions League ausscheiden. Und wie ich eben schon sagte, es ist halt für Real Madrid völlig egal, was ein Spieler kostet, weil die geben das einfach aus. Und das seit Jahren. Wo wir gerade von Impact gesprochen haben, Neymar wurde jetzt im Camp Nou offiziell vorgestellt und es waren galant 45.000 Zuschauer da. Ja. Tja, der kleine Mann hat dann anscheinend doch mehr Impact, als vielleicht seine aktuelle Form widerspiegelt. Ja. Ich gucke gerade noch mal über die aktuellen, Mourinho wurde jetzt offiziell vor gestellt. Ich gucke mal auf den Transferticker, ob wir da noch was haben. Ansonsten würde ich jetzt erstmal mit der letzten News, die wir fest eingeschrieben haben, weitermachen. Und zwar die Kickers Offenbach haben wohl keine Lizenz für die dritte Liga. Pocho, ein Traditionsclub, der da wohl zugrunde geht. Der da zugrunde geht und nicht der einzige Traditionsclub, der da vielleicht zugrunde geht. Auch der MSV Duisburg hat in der zweiten Liga keine Lizenz erhalten. Da habe ich aus Quellen, die halt vor Ort waren, erfahren, dass da richtige Ausschreitungen vorm Stadion waren, dass die Leute richtig ausgerastet sind. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das alles das richtige Zeichen von Seiten des DFBs ist, weil diese ganzen Traditionsvereine dann zwangsabsteigen beziehungsweise wirklich kaputt gehen zu lassen und dann solche Retortenvereine wie Red Bull Leipzig und TSG Hoffenheim und so weiter im Profifußball zu haben, ob das der richtige Weg ist und ob das mit Financial Fair Play irgendwas zu tun hat, wage ich hier zu bezweifeln. Roberto Carlos wird Trainer beim Erstligisten Sivasspor, hat ja jetzt bei Anchi Machatschkala schon ich meine, Trainererfahrung machen können. War nicht irgendwie Co-Trainer oder irgendwie so? Ich meine auch, ja. Ja? Und ja, warum nicht? Wir können großartig nichts sagen. Natürlich ein verdienter brasilianischer Nationalspieler. Und wir haben immer früher, als ich noch Fußball gespielt habe, war ja seine Hochzeit, da haben wir immer seinen Freistoß nachgemacht. Weil diesen Kurvenfreistoß meinst du? Aber kann man fast sagen, ist gar nicht so einfach. Ist gar nicht so einfach und dazu braucht man ja auch, brauchte man damals ja auch diesen Adidas Predator, glaube ich, hieß der Schuh. Ja, den brauchte man natürlich. Den brauchte man und den konnte man sich ja nicht leisten. Und bei mir im Dorf ist es ja noch so, wir spielen ja noch mit den Schuhen, die auch 1954 in Bern benutzt wurden. Ja. Und im Hintergrund sieht man schön die Schlote, ne? Die Schlote, ja, habe ich dir ja gezeigt, genau. Schlote ist übrigens bei uns in Hannover ein Gemüselieferant. Ach, guck an. Lazio Rom verlängert oder will mit Miro Klose verlängern. Ja, ist der richtige Weg. Miro Klose hat so viele Tore geschossen, hat wichtige Tore geschossen und schießt auch mal gerne 5 Tore in einem Spiel. Das zeigt natürlich seine Qualität und ich glaube, der fühlt sich da auch wohl. Ich denke auch. Ich bin gerade hier nochmal die letzten News. Ich denke auch, ja, Klose, das ist die richtige Ehe, die da geschlossen wird. Ich denke mal, vor Karriereende wird er dann auch dort feiern und spielt ja als Offensivspieler. Bei Klose bin ich mir nicht so sicher, ob der gegebenenfalls zum Ende seiner Karriere nochmal ein Jahr nach Lautern geht. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder nach Gladbach. Ja, ich weiß nicht, ob du noch mal im World Wide Web was findest. Ich bin jetzt, glaube ich, am Ende meiner News. Schweini haben wir, Mu haben wir, Neymar 45.000, das ist schon was Feines. Schon eine Hausnummer, ne? Ist eine Hausnummer, ja. Es ist auf jeden Fall so, dass es spannend bleibt und sicher in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden sogar wieder News reinkommen. Es wird alles bis zum Start der neuen Saison, der 51. Bundesliga-Saison, sicher noch 2, 3 Spieler dabei sein, wo man jetzt noch nicht mitrechnet. Ansonsten werden Spieler verlängert, es werden Spieler abgegeben. Wir freuen uns einfach auf alles. Ich denke auch. Wir müssen es ja jetzt auch nicht die Kuh melken bis zum Erbrechen. Ich denke mal, wir haben gute, ordentliche News hier heute vorgeführt. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und muss ja nicht immer so lang sein. Ich denke mal, wenn sich wieder 5, 6, 7, 8 maximal News zusammentragen lassen, die auch besprechenswert sind, dann können wir da auch mal eine halbstündige Sendung machen. Definitiv. Ich denke mal, facebook.com/4ecken2elfer, the place to be. Liked uns, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Noch 6 Likes und wir haben endlich 100 Likes. Ja, wir haben ja auch viele, viele Likes verloren, als wir Anfang des Jahres gar nicht gesendet haben. Ja, und man muss auch nochmal erwähnen, guckt euch auch nochmal die WordPress-Seite an. Da machen wir es auch noch in Schriftform ein bisschen und? 4ecken2elfer.wordpress.com, um halt auch zwischenzeitlich die Zeit zwischen den News beziehungsweise zwischen den Podcasts ein bisschen zu überbrücken. Wenn da was passiert, erfahrt das auch da auf der Seite. Und natürlich auf 4ecken2elfer.tumblr.com, die zweite Ausgabe deiner Kolumne. Kann man nochmal schön nachlesen, eine tolle Kolumne, aber ohne YouTube-Link, ne? Ohne YouTube-Link mal. Ich bin auch mal, ich kann auch mal ohne, um es mal so zu sagen. Ja, also 4ecken2elfer.tumblr.com, da könnt ihr nochmal nachschauen. Gibt es die Kolumne von Pocho, da werden wir auch die aktuellen Folgen präsentieren und auch mal die längere News werden wir da posten. Zum Nachlesen kann man da nochmal ganz schön sich reinmuscheln. Vierecken 2Elver, auch auf Facebook natürlich, habe ich schon erwähnt, Vierecken 2Elver, auch auf Twitter, @Vierecken 2Elver da zu finden, und ich glaube, da hätten wir fast alles, ne? War schön, oder? Ja, ich glaube, Non-PG haben wir auch noch. Ja, gibt's auch. Und da geht es ja auch immer weiter, muss man auch nochmal sagen. Non-PG.de, um einfach alle Seiten, die es da gibt, jedes Social Media, ob's up.net, ob's Twitter, ob's Facebook, ob Storyfy, ob Tumblr. Überall, wo Non-PG draufsteht, ist oft auch Non-PG drin. Oft, ja. Völlig richtig. So, ich hatte mir hier noch eine kleine Mega-Nachricht notiert. Nach dem Sieg gegen Hradec Krawolczk am Samstag ist Viktoria Pilsen auch zum zweiten Mal nationaler Meister geworden. Das ist ja krass. Wollte ich nur nochmal sagen, diese News erfahrt ihr nur bei Vierken 2 Elver. Wir bedanken uns und ich sage schon mal tschüss, Pocho. Wie immer als neue Tradition in diesem Podcast-Format hast du das letzte Wort. Ich verziehe mich leicht in den Hintergrund, schiebe dich ins Spotlight, Pocho, go. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.